ging nach vorn, gab keine Schlacht verloren. Den Pulver, das flog ein Ding, die Granaten um die Ohren. Doch ich und ich versah, egal was auch geschah. Der Michel war nicht tot zu kriegen, er war wieder da. In den Ardennen und in der Normandie war sein Königssieger mit von der Partie. Rollt denn sein alter Königstiger noch, Königstiger noch, Königstiger noch? Rollt denn sein alter Königstiger noch, Königstiger noch? Ja, er rollt noch, er rollt noch, er rollt noch. Ja, er rollt noch und schießt. Tag und Nacht in meiner Scheiße rühren. Kann zwar nicht sehen, wer mich übermacht, aber ich kann es spüren. Er hört mich ab am Telefon. Ja, dieser Draht, der glüht seit Jahren schon. Er überwacht mein Telefon. Ein vom System bezahlter Hurensohn. Ich wusste ihm so manches in sein Ohr. Es knistert in der Leitung. Er tut mir manchmal leid, der arme Tor. Ich bring ihn zur Verzweiflung. Er hört mich ab am Telefon. Ja, dieser Draht, der glüht seit Jahren schon. Er überwacht mein Telefon. Ein vom System bezahlter Hurensohn. Eine verschlüsselte Nachricht. Das rote Himbeerpumpe ist aus dem Nest gefallen und nachts ölt der Wüstenfuchs das inoffizielle Kind. Immer schön an der Muschel kleben, es läuft ja sonst nichts in deinem Leben. Viel Spaß wünsche ich auch euren Nova-Experten, die zuständig sind, das alles auszuwerten. So werden subversive Späße gleich für sie zu harten Fakten. Was uns egal, kommt eh alles rein in unsere neuen Stasi-Akte. Hört mich ab am Telefon. Ja, dieser Draht, der glüht seit Jahren schon. Er überwacht mein Telefon. Ein vom System bezahlter Hurensohn. Das inoffizielle Himbeerpumpen und das aus dem Nest gefallene Wüstenkind ölen macht's ihr Nest. Kennst du schon ihren neuesten Kollegen? Für den ist die Technik nicht Fluch, sondern Segen. Ein ganz professioneller Datenabsammler. Gestatten, sein Name Kommissar Trojaner. Er ist längst in deinem Haus und druckt sich dort auf deinem Rechner aus. Ja, er ist längst in deinem Haus. Ist ihm beliebt, geht er dort ein und aus. Ja, er ist längst in deinem Haus und druckt sich dort auf deinem Rechner aus. Ja, er ist längst in deinem Haus. Ist ihm beliebt, geht er dort ein und aus. Er hört mich ab am Telefon. Ja, dieser Draht, der glüht seit Jahren schon. Er überwacht mein Telefon. Ein vom System bezahlter Hurensohn. Die Forderung ist legitim. Wie lang sollen sie noch morden? So viele sind trotz Medizin rückfällig geworden. Doch es gibt eine Therapie und nur die wird sie ändern. Sogar mit Langzeitgarantie tun alle Kinder schändern. An der Wand, an der Wand, Stöpsel an der Wand und Feuer. An der Wand, an der Wand, Stöpsel alle an der Wand. Viele Täter schlugen zu, dass ist nicht zu fassen. Ungestört in aller Ruhe und als geheilt entlassen. Wieder ging es vor Gericht und wieder weggeschlossen. Warum werden auch Schweine nicht einfach nur erschossen? An der Wand, an der Wand, Stelzen an der Wand und Feuer. An der Wand, an der Wand, Stelzen alle an der Wand. Ist legitim, wie lang sollen sie noch morden? So viele sind von Seraphim rückfällig geworden. Man sollte diese Leute nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern ihnen unweigerlich ein paar Kugeln verpassen. An die Wand, wer das schön, euch im Dreck. Mir scheiße egal, ich bleibe hier. Nächstes Mal eine kommen hier ran, sagen scheiße Ausländer, scheiße Türke. Ich mit Dönermesser oder mit Pistole schießen. Mir scheiße egal. Oh, Beeilung, Beeilung, packt euren Döner ein. Dieser Dönerbomber bringt jetzt eure Sippe heim. Ja, das Ganze machen wir mit deutscher Gründlichkeit. One-Way-Tickets gibt es gratis für die Ewigkeit. Müsst eure Erse bewegen, ab in den Süden der Sonne entgegen. Meinetwegen mit aller Segen, auch wenn ich euch nicht mehr mögen. Ich bin der Abschiebemann, es geht, was ich sag, ab geht der Flieger und der Flieger geht ab. Und ich sage, ab in den Süden, der Rest kommt hinterher. Ey, yo, das geht, es folgen noch viel mehr. Ja, ja, das geht, und ich sage, der Rest kommt hinterher. Ey, yo, das geht. Es folgen noch viel mehr. Ja, ja, das geht. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sonne und Olivenhain. Sommer, Sonne, Sonnenschein, endlich seid ihr nun daheim. Wüste, Oasen, Bananen, Plantagen, Olivenheide und Zitronenbäume. Oh, Beeilung, Beeilung, dann kommt ihr pünktlich an. So schön ist das neue Ausländerrückführungsprogramm. Keine Pausen, keine Stops, keine Haltestation. Aus, aus, aus, Ausländerrückführung statt Integration. Müsst eure Ärsche bewegen, ab in den Süden der Sonne entgegen. Mein Wegen mit aller Segen, auch wenn ihr euch nicht mehr mögt. Ich bin der Abschiebemann, es geht, was ich sag, ab geht der Flieger und der Flieger geht ab. Und ich sage, ab in den Süden, der Rest kommt hinterher. Ey, yo, das geht, es folgen noch viel mehr. Ja, ja, das geht, und ich sage, ab in den Süden, der Rest kommt hinterher, ey, yo, das geht. Es folgen noch viel mehr, ja, ja, das geht. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sonne und Olivenhain. Sommer, Sonne, Sonnenschein, endlich sei hin und ein. Nichts mehr Gelder, Baumwollfelder, Steppe, Steine und dicke Gummibäume. Die Polizei muss hier Ordnung machen. Warum? Ich mach dieser Leute zu. Scheiße egal, mir scheiße egal. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wüste, Oasen, Bananen, Plantagen, Olivenheide und Zitronenbäume. Nichts mehr Gelder, Baumwollfelder, Steppe, Steine und Gummibäume.

Der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Ole! Der Blick noch ist mit dich. Wen hört man so gern von nah und von fern? Musikanten, Musikanten. Wer ist bekannt von Borgum bis nach Bern? Das sind die Musikanten. Oh, ist das schön. Donau-Hallina-See. In der Stadt auf dem Land sind wir bekannt als die Stadtmusikanten. Ole, ole, ole, ole, ole. We'll be right back. Kameraden frontal. Mit die Stadtmusikanten, wir spielen für alle Blut so nah verwandten. Denn Horino, ein kräftiger Gruß, in die doch immer steht, Gewehr bei Fuß. Wir bieten die Heil und eure Lau von hier in jeden deutschen Gau. Und Kameraden auf euer Wohl, von Germanien Norden bis Südtirol. Schalalala, schalalala, weho, was ist reich? Schalalala, schalalala, weho, was ist reich? Schalalala, schalalala, weho, was ist reich? Braun, braun, braun sind alle meine Kleider. Braun, braun, braun ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so braun ist, weil ich Fahrer beim United Parcel Service bin. Braun, braun, braun sind alle unsere Kleider. Braun, braun, braun ist alles, was wir haben. Darum lieben wir alles, was so braun ist, weil wir für den United Parcel Service fahren. So. Und jetzt wird's Zeit, dass wir da gescheite Musik hören. Spielt was Schönes, Burschen. Auf geht's! Die Stimmung steigt und es kocht schon der Saal. Was andere denken, ist uns scheißegal. Und alle Bullen und alle Nullen, die können uns heute wieder mal. Auch ist heute kein Spießer in Sicht. Wir sind da, ob sie passt oder nicht. Und all den Richtern und kleinen Lichtern, die lachen wir frech ins Gesicht. Und dann die Hände zum Himmel, diese Bewegung ist dezent. Bei jedes Kind kennt sie auf jedem Kontinent. Und dann die Hände zum Himmel, ein jeder weiß, wie's geht. Wir grüßen die Sonne, zeigen, wie hoch der Weizen steht. Sie ist krank und verfault diese Welt. Zu viel Arschlöcher und Daumen ins Feld. Doch wir wollen singen und es soll klingen, ja von der Esch bis an den Belt. Hoch die Tassen auf Bayern muss sein, denn sie kriegen uns so schnell nicht rein. Doch hört die Kunde, sie geht zugrunde mit ihrem ganzen Scheißverein. Und dann die Hände zum Himmel, diese Bewegung ist dezent. Bei jedes Kind kennt sie auf jedem Kontinent. Und dann die Hände zum Himmel, ein jeder weiß, wie's geht. Wir grüßen die Sonne, zeigen, wie hoch der Weizen steht. Wir grüßen die Sonne, zeigen, wie hoch der Weizen steht. Ich glaube, es ist genug des grausamen Spiels. Mit der Singerei hättet ihr sowieso nicht viel Geld verdient. Seid froh, wenn ihr im Kittchen wenigstens täglich euer Wasser und Brot habt. Nehmt sie fest.